Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberziehen. Labern, das kann man alleine vor dem Spiegel zu Hause oder auch ohne Spiegel zu Hause. Aber noch schöner ist es, wenn man es zu zweit tut, und das tun wir heute, denn hier ist der Mann, mit dem man im Laberziehen am besten labern kann. Das Seilnette, willkommen, Glück auf. Grüß Gott, schön, dass wir alle da sind. Schön, dass ich da bin. Schön, dass du da bist. Schön, dass die Katze da ist. Ja, ich kann mich hervorragend mit der Katze unterhalten. Übrigens auch, vielleicht mache ich mit ihr auch mal einen Podcast. Ja. Warum nicht einfach mal das schnurrgerade Gespräch? Oh, das ist deep. Das ist ja eben deep. Ja, ich habe was vorbereitet. Du hast was vorbereitet, das macht mir Angst. Ich habe auch was vorbereitet, aber das brauche ich jetzt noch nicht. Ja eben, denn wir sprechen heute erstmal über eine andere Folge, als die, über die wir danach sprechen, für die wir dann für nächste Woche aufnehmen. So einfach ist das. Wir sprechen heute nochmal über die deutsche Geschichte. Geschichte. Die eigentlich gar nicht die deutsche Geschichte ist, sondern die einfach nur auf deutschem Grund stattgefunden hat. Wir hatten uns ja schon darauf geeinigt, ne? Deutsche Geschichte ab 1871. Genau, deswegen gehen wir nur bis 1871. Mhm. Und wir sprechen als allererstes einmal über Dichter. Ja. Und ich würde vorschlagen, Klopstock. Den habe ich nicht in meiner Liste. Das war eine Referenz auf einen gewissen Lehrerbücher-Podcast. Ja, ja. Aber wir sprechen über 9 Dichter? Ja. Hast du auch Dichterinnen mitgebracht? Mal gucken, weiß man's. Gab es denn großartig viele Dichterinnen zwischen 1500 und 1871? Die gab es mit Sicherheit, aber die sind wahrscheinlich nie kanonisiert worden. Merkst du was? Tatsächlich, wenn ich mich nicht sehr irre, war die Mutter von Arthur Schopenhauer, da sehen wir schon, wie Geschichte gerne überliefert wird, eine erfolgreiche Bestseller-Autorin. Okay. Ich nenne dir. Ja. 9 Dichter. Ja. Und du versuchst mal so rauszufinden, stammen die aus dem heutigen Deutschland, also aus dem Deutschland in den Grenzen von 2025? Herr Ossipseli? Ja. Wie soll das funktionieren, wenn die bis vor 1871 geboren sind? Wie sollen die dann in den Grenzen von Deutschland 2025 existieren? Ich glaube, der älteste Mensch der Welt ist aktuell so um die 120. Also machen wir es einfach. Immanuel Kant lebte in Königsberg. Ja, und war kein Dichter. Und Königsberg gehört heute nicht mehr zum deutschen innerhalb der deutschen Grenzen von 2025. Die einen sagen so, die anderen stehen zum Beispiel gerade in Frankfurt vor Gericht. Okay, genau daran können wir es festmachen. Also, du sagst mir, ob diese Person aus dem jetzt heutigen Deutschland ist oder aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen, aber nicht deutscher Grund und Boden nach heutigen Regeln. Ja, okay. Also er lebt quasi nicht auf der deutschen bäuerlichen Scholle, wie der große Dichter Carl Schmitt das vielleicht ausdrücken würde. Der Bonus ist natürlich, wenn du mir sagst, wo die Person her ist. Okay. Cool. Wir spielen 9 Stück. Das ist so richtig, das ist hier Bildungsbürger-TV, nur als Radio. Genau. Wir beginnen mit etwas ganz Einfachem. Das sagt er so. Wir sprechen über Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Der kommt bestimmt aus Hoffmannswaldau. Wo ist Hoffmanns Waldau? Das war nicht die Frage. Naja, in Deutschland 2025 oder außerhalb Deutschland 2025? Aber bevor ich darüber nachdenke, ich hatte recht, dass er sein Herkunftsort Hoffmanns Waldau ist, richtig? Nein, aber da stammt seine Familie wahrscheinlich. Da hatten die mal irgendwann ihren Stammsitz. Okay, also wir wissen ja alle, wo die Waldau ist, weil da spielen die Kickers. Das heißt, das ist innerhalb der Grenzen des Deutschlands 2025. Nein, Christian Hoffmann von Hoffmanns Waldau stammt aus Breslau und das ist bekanntermaßen heutiges Polen. Hast du gerade behauptet, dass die Stuttgarter Kickers in Polen spielen? Gut. Nehmen wir einen, den du auf jeden Fall mal kennst. Für was ist denn der so bekannt? Keine Ahnung, ich habe hier nur eine Liste mit Dichtern, Orten und wo dieser Ort sich befindet. Ich habe mir jetzt nicht noch deren Werk geben lassen. Aber du kannst mir sicherlich, vom nächsten Dichter wirst du sicherlich eine Möglichkeit finden, zu glänzen mit deinem Bücherwissen. Ewald Christian von Kleist. Ich kenne Heinrich von Kleist. Möglicherweise ist das sein Vater oder sein Sohn, also 1715 bis 1759. Ich glaube, Heinrich von Kleist ist später. Mhm. Und wenn ich mich nicht sehr irre, kommen die aus südlicheren Gefilden, ich glaube sogar aus schweizerischen Landen, also außerhalb von Deutschlandshausen. Hast du auch noch einen Ort? Klein Kleist. Nein, also... ja, das war der Ort. Okay. Nein, Zeppelin, heutiges Polen. Okay. Ich dachte, Zeppeline kommen vom Bodensee. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Gut, gehen wir weiter. Nehmen wir mal einen, der ein Selbstläufer ist. Da musst du mindestens den Ort kennen. Friedrich Schiller. Der kommt aus hiesigen Gefilden. Der ist nämlich in Stuttgart zur Schule gegangen. Und der ist... Da gilt aber nur, wenn du den Ort kennst. Der ist geboren in Marbach, oder? Richtig. Gut, es steht 2-1. Yes, ich hatte gerade so kurz die Befürchtung, dass das so ein Nasenstüber von dir ist, dass du nur bekannte Dichter nimmst, die allesamt nicht innerhalb von Deutschland 2025 geboren sind. Wobei ich weder den Herrn Hoffmanns Waldau noch den Herrn Kleist ja tatsächlich kenne. Diesen Herrn Schiller kenne ich, aber vorwiegend als Erzieher. Okay. Machen wir mal was Schönes. Nehmen wir mal Matthias Claudius. Ah, den kenne ich. Bei dem ist der Mond aufgegangen. Genau. Endlich mal was, womit ich glänzen kann. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was der jemals geschrieben hat. Das ist auch so ein One-Hit-Wonder, ne? Also das muss richtig bitter sein, irgendwie. So, keine Ahnung. Also Blümchen hatte ja auch nicht viel mehr als Pipi, kleiner Satellit, aber die mussten nicht 500 Jahre lang damit durch die Gegend touren, sondern die hat ja gerade... Blümchen hatte auch noch Boom, Boom, Bumerang. Das war kein Hit. Doch? Das war kein Hit. Doch, das war ja das Schlimme. Dass Blümchen sogar mehr als einen Hit hatte und damit nicht mehr als One-Hit-Wonder galt. Nee. Also Blümchen ist ja, ich war ja auf ihrem ersten Revival mal da und die macht nur Pipi, kleiner Satellit. Und jetzt hat sie ihre Karriere ja sogar zum zweiten Mal beendet, ohne dass sie irgendwas Neues geschaffen hat. Das muss man auch erstmal schaffen, eigentlich. Also bewundernswert. Aber zurück zu Matthias Claudius. Der heißt ja Claudius, also ne, das ist ja quasi Claudia ist ja ein altes römisches Adelsgeschlecht, deshalb ist der außerhalb der Grenzen Deutschlands geboren worden. Matthias Claudius stammt aus Rheinfeld. Ja gut, das liegt außerhalb der Grenzen von... Das ist im heutigen Deutschland. Wo liegt das? Weiß ich nicht, es steht hier Rheinfeld. Jetzt muss ich nachschauen, wo Rheinfeld liegt. Ja, genau, also müssen da schon genau sein, nicht, dass du da einem Irrtum aufsitzt. Rheinfeld ist in Schleswig-Holstein. Also ja, quasi Dänemark. Genau. Gut, es steht 2-2. Mhm. Bleiben wir mal bei lustigen lateinischen Nachnamen. Mhm. Angelus Silesius. Den hast du dir 1624, ausgedacht. Nein, 1624 bis 1677. Was? Da hast du wahrscheinlich auch keinen seiner Evergreens. Ich habe mir jetzt nicht von jedem noch den Evergreen rausgesucht. Du hast also gar nicht verifiziert, dass die überhaupt Dichter waren. Vielleicht haben die ja nur Prosa geschrieben. Ja, also wir müssen da schon genau sein, wenn wir dem Hundekrawattenmann deutsche Kultur erklären wollen. Ich kann gerne ein Literaturverzeichnis irgendwo hinterlegen. Ah, mindestens. Wenn jemand nachfragt. Also entsprechende Referenzstellen wären da schon wichtig. Ich finde, du könntest einfach im Nachgang vielleicht so, du kannst ja aus der Postproduktion hier vielleicht irgendwie so kleine Gedichtbits noch einlesen. Das wäre eigentlich ganz schön. Zurück zu dem Herrn mit dem Namen, den ich mir noch nicht mal merken konnte, so berühmt war der. Angelus Silesius, 1624 bis 1677. Silesius. Der war bestimmt Schlesier. Also ist er außerhalb der Grenzen des deutschen Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation 2025 geboren. Angelus Silesius ist natürlich geboren in Breslau. Ja. Na doch, recht. Da wimmelte es nur so von Leuten in diesem lustigen Breslau. Von Schlesien. So, es steht 3-2. Und dann suche ich doch gleich mal raus, wie dieser Ort, wo dieser Ort ist, den ich gleich nennen werde. Dieses ominöse Düsseldorf. Ach, guck, da ist das. Okay. Ach, da hinten. Raus. Okay. Kommen wir zum Nummer 6. 1778 bis 1842. Clemenso Brentanovich. Keine Ahnung. Clemens Brentano. Später ich von Brentano sogar, glaube ich. Da kann ja sein, dass er später von Brentano hieß. Es ist mir wurscht. Ich rede von jetzt. Ja. Clemens Brentano der gehört zu diesen schlimmen Romantikern. Der hat zeitweise in Marburg gelebt. Das heißt aber nichts. Ist er nicht mit der Schwester von Achim von Arnim verheiratet? Entschuldigung, mich interessiert mehr so der Gossip der Zeit als das, wofür der bekannt ist. Wobei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der das Knaben Wunderhorn zusammen mit Achim von Arnim. Das ist so eine Sammlung von Volksliedern. Also da ist so, der Mond ist aufgegangen drin oder so. Und ich sage, das ist ja ein guter deutscher Dichter, also hier deutsche Romantik, Gebrüder Grimm, Deutschtümelei, der war bestimmt auch in der Verbindung, der ist natürlich auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches, Deutscher Nation, 2025 Edition geboren worden. Kannst du mir denn dann noch nur so eine richtige deutsche Stadt nennen, wo er möglicherweise her ist? Quedlinburg. Nee, also schon noch richtig deutsch. Quakenbrück. Nein, also er ist aus Ehrenbreitstein, aber das ist bei Koblenz. Ja, das weiß ich. Das ist, da steht eine Festung rum. Ja, also sag doch Koblenz. Nein. Ja, 4-2. Wup. Wir sind so gut. Wir sind so kulturell wertvoll. Wir sind gebildet. Gut, dann nehmen wir mal was ganz Spezielles. Oder nee, nehmen wir doch jemand anders. Nehmen wir Josef von Eichendorff. Oh, das ist auch so ganz schlimmes, romantisches. Da gibt's irgendwie Mondnacht oder sowas. Also, bleh. Gut, und wo ist der erste Mond für Josef von Eichendorff aufgegangen? Naja, also er heißt ja Eichendorff, das heißt, es muss ein Dorf sein, wo es Eichen gibt und es gibt ja keinen deutscheren Baum als die Eiche, also gilt auch da innerhalb der Grenzen des Deutschen Kaiserreichs von 2025. Nein, also ist Lubowitz. Lubowitz. Wie heißt das heute? Das heißt heute immer noch Lubowitz. Das wird doch bestimmt irgendwie in Polen liegen und deshalb irgendwie Lubowitsche oder so mindestens heißen. Nur schauen wir nochmal, wie Lubowitz. Lubowitze. Na bitte. Also Lubowitz. Ja, aber trotzdem mit einem E hinten. Das ist sehr wichtig. Das wollen wir nicht unterschlagen. Ja, wobei man dazu sagen muss, ich habe immer noch keine Ahnung, weil mir hat mal irgendwann eine Polin erklärt, dass der Ort, wo meine Oma her ist, ja, Gliwice heißt, also Gleiwitz, Gliwice, ja, aber Katowice wird Katowice gesprochen. Man schreibt es aber gleich. Also ich habe noch nicht verstanden, warum manchmal Katowice, aber Gliwice. Das ist wahrscheinlich hat das irgendwie so mit regionalen Besonderheiten zu tun, ob das mal ein Verschluckbuchstabe oder mal nicht ist, so wie Grevenbroich ja nicht Grevenbroich ausgesprochen wird. Da wird das I ja einfach auch unter den Tisch fallen lassen, außerhalb von Grevenbroich. Für den Rest Deutschlands heißt dieser Ort ja Grevenbroich. Okay, dann nehmen wir mal etwas ganz Einfaches. Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul ist natürlich Deutscher. Also einen deutscheren Namen als Jean-Paul kann ich mir gar nicht vorstellen. Der ist bestimmt Saarländer. Der heißt bestimmt auch Jean-Paul Kramp-Karrenbauer mit vollem Namen. Dir ist aber bewusst, dass wir auch von Zeiten reden, in denen das Elsass und Co. zu Deutschland gehörten. Ja, aber das Elsass gehört heutzutage nicht mehr zu Deutschland und deshalb kann der nicht im Elsass geboren sein, wenn ich recht habe. Ja, ich wollte nur nachhaken. Ja, also mir ist bewusst, dass auch Paris zwischenzeitlich zu Deutschland gehört hat. Hast du denn eine Idee, wo er her sein könnte? Das habe ich doch gesagt, er ist aus dem Saarland. Andererseits funktioniert das wahrscheinlich genauso. Du gibst dir ja immer einen Künstlernamen, der maximale Exotik und Erotik ausstrahlt. Deshalb hieß Roy Black auch Roy Black. Und dann der ist am Ende dann bestimmt aus Lubmin oder sowas. Nee, er ist aus Wunsiedel. Das ist ähnlich erotisch wie Lubmin. Um die Ecke von Markt Rettwitz und Waldershof und Pechbrunn, ja. Hat die meiste Zeit dann später in Bayreuth verbracht. Vor oder nachdem der Musiker da einmarschiert war? Moment, Jean-Paul ist 1763 bis 1825. Dann bevor der Musiker da einmarschiert ist. Ja. Gut, es steht 5-3 und du hast... Wie viel schöner hätte eigentlich die Geschichte sein können, wenn Jean-Paul auch komponiert hätte? Tja. Oder ist bei dem Antisemitismus nachgewiesen? Du kannst jetzt noch quasi einen Punkt machen, aber der hilft dir nicht mehr viel. Du hast das Spiel schon gewonnen. Yeah. Aber dann nehmen wir noch was Einfaches. Wir nehmen Eduard Mörike und du verrätst mir, aus welcher Stadt er ist. Also Deutschland ist klar. Ist das nicht... das ist, glaube ich, eines der wenigen Male, dass ich tatsächlich eins unserer Spiele gewonnen habe, oder? Nein, noch ist das Spiel nicht vorbei. Das ist die erste Runde von dreien. Ach, du Scheiße. Mörike ist doch auch ein Schwab. Ich glaube, der liegt auch in Stuttgart. Sagen. Der liegt in Stuttgart, glaube ich, da auch auf dem ollen Friedhof da hinten bei der Uni. Wie heißt der? Hoppenblau oder sowas? Ja, kann sein. Ich glaube, da liegt der sogar rum. Gut, aber wo ist er geboren? Mit Gustav Schwab. Also gibt es eigentlich einen schwäbischen Schwaben als Gustav Schwab? Der ist bestimmt hier in Kleinhingstnau, in Althengstedt geboren. Nein. Eduard Mörike ist aus Ludwigsburg. Ludwigsburg. Und jetzt halte ich fest, das Schöne daran ist, Friedrich Schiller ist 1759 geboren. Ja, in Marbach, was in der Nähe von Ludwigsburg liegt. Und 1805 gestorben. Ja. 1804 ist dann Mörike geboren und 1875 verstorben. Ja. Wir können also sicher sein, dass es keine Seelenwanderung ist. Ah. Also, die. Gut, also es steht 5-4 zumindest mal. Also du hast nicht den Punkt für Mörike gemacht. Aber den 1-0 quasi für die Dichter. Also wir müssen mal kurz an dieser Stelle konstatieren, dass das Hausen einer Seele in einem Körper weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung dafür ist, dass jemand lebt. Also bei Friedrich Merz ist die Seele auch noch nicht nachgewiesen worden. Gut, wüsstest du es aus dem Stegreif, wo Heinrich Heine her ist? Düsseldorf, richtig? Ja, siehst du mal. Das ist doch das Schlimme. Kaum geht man in Ruhrpott, kennst du dich aus. Das liegt daran, dass ich eine gewisse Sympathie für Heinrich Heine hege. Gut. Dann... kommen wir mal zu den Musikern. Musiker. Ich weiß, dass die Prinzen alle in der DDR geboren sind. Zu den Komponisten. Und zwar alles Komponisten, die vor 1871 geboren sind. Juhu. Ja. Juhu, alles Österreicher, mal so ganz pauschal. Außer Beethoven, der ist in Bonn geboren und dann nach Österreich migriert. Gut. Also alles Österreicher, sagst du? Ja, alles Österreicher. Also dann liegst du falsch. Dann hast du das Spiel verloren, dann steht's 1-1. je nach Phase, also so jemand wie Franz Liszt ist jetzt halt eigentlich Ungar, aber halt es war damals Österreich. Es war alles früher oder später mal österreichisch. Franz Liszt ist aus Reiding. Nein. Das ist heute noch Österreich. Sicher? Ja. Sicher, dass der kein Ungar ist? Also er war wahrscheinlich Ungar, aber er kam wahrscheinlich aus dem heutigen Reiding und das ist heutiges Österreich. Jetzt hör auf zu googeln. Nein. Der heißt Liszt mit SZT, der muss Ungar sein. Ja, ja, er kann ja Ungar sein, aber er kann ja damals trotz allem im heutigen Österreich. Möchtest du etwa behaupten, dass Österreich mal von Ungarn annektiert war oder was? Nee, aber da haben sich ja durchaus vermischt. Das ist ja wie Bosnien-Herzegowina, wo ja auch Kroaten und Serben irgendwo lebten. Mhm. Okay, also ich habe das kurz für dich recherchiert. Das ist dieses Reiding hat einen ungarischen und einen kroatischen Namen und liegt im Burgenland. Und das ist, also die Zugehörigkeit des Burgenlands zu Österreich ist ähnlich strittig wie die Zugehörigkeit von Elsass-Lothringen zu Deutschland. Ja, aber aktuell ist es in den Grenzen von Österreich. Wie gesagt, die einen sagen so, in Österreich wird man halt nicht in Frankfurt vor Gericht gestellt. Ja. Gut. Aber gut, wir machen jetzt Komponisten. Komponisten. Hast du diesmal denn wenigstens Komponistinnen mitgebracht? Ja. Sehr schön. Auch welche. Lass mich raten, Clara dabei Schumann. In der Liste. Ich überlege auch, ob ich Clara Schumann nehme. Du hast noch andere gefunden. Nein, ich habe hier eine Liste und ich wähle davon 11 aus. Wollen wir mal beginnen mit der Nervensäge auf Hochzeiten? Ja. Johann Pachelbel. Ich dachte Mendelssohn Bartholdy ist die Nervensäge auf Hochzeiten. Ja, der auch, aber ich wollte jetzt erstmal mit Johann Pachelbel. Ja, also Pachelbel ist ja sowieso die Nervensäge der Popmusik. Ich liebe die. Es gibt von irgendeinem US-amerikanischen Comedian einen Pachelbel-Rant. Das empfehle ich jedem auf YouTube. Das ist großartig. der gute Herr Pachelbel kommt, aber wenn ich mich richtig erinnere, nicht aus den Grenzen des heutigen Deutschlands. Wenn du Bayern nicht dazu zählst, also Nürnberg, dann ja. Aber ansonsten würde ich jetzt mal sagen 1-0 gegen dich. Okay. Gut, dann kommen wir zu Johann Jakob Froberger, 1616 bis 1667. Den kenne ich nicht. Nachbemerkung zu Pachelbel nochmal, da wir es ja von One-Hit-Wondern hatten. Pachelbel ist, glaube ich, das langlebigste One-Hit-Wonder aller Zeiten. Sag doch die Nervensäge auf Hochzeiten. Also wie gesagt, da ich diesen Herrn mit seinem Namen noch nicht mal mehr kenne, kann er kein Deutscher sein. Er ist aus Stuttgart. 2-0 gegen dich. Sieht man mal, also welche berühmten Komponisten Stuttgart schon hervorgebracht haben kann. Gut. Dann wird's jetzt albern. Albern, ich bin gespannt. Ja, vielleicht bringt er der nächste Komponist sehr viel Glück. Es ist Christoph Willibald Gluck. Ja, den kenne ich. Das ist Orpheus und Eurydike und sowas. Das ist vor allen Dingen, wenn ich mich nicht sehr irre, ist Jacques Brel vor allen Dingen damit bekannt geworden mit den Gluck-Arien. Jacques Brel ist Belgier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber deshalb sage ich mal, dass das Hühnchen nicht in den Grenzen des heutigen Deutschlands geboren wurde. Es ist Erasbach. Das liegt wo? In Deutschland. Du sagst das so süffisant, als ob das ein Ort sei, den man kennen müsste. Das ist in der Oberpfalz. Ja gut, also es ist kein Ort, den man kennen müsste. Es ist ein Ortsteil, es ist ein Gemeindeteil von der Stadt Berchingen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern. Das waren sehr viele Orte, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ja, aber es ist Bayern. Bayern kennst du. Es waren trotzdem sehr viele Orte, von denen ich in meinem Leben noch nie gehört habe und von denen ich nie wieder etwas hören werde. Okay, also 3-0 gegen dich. Mhm. Bei Komponisten ist es nicht so ganz deins. Gut, machen wir mal was Einfaches. Dietrich Buxtehude. Der ist in Buxtehude geboren worden. 1637 bis 707. Und Buxtehude ist Teil von Deutschland. Der ist aus Helsingborg und das ist heutiges Schweden, 4-0. Was ist denn mit dir los, mein Freund? Ich muss hier gewisse Klischees erfüllen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich klassische Musik für ziemlich overrated halte? Nee. Okay, ich halte klassische Musik für ziemlich overrated. Okay. Gut, dann schauen wir mal, wen wir als nächstes finden. Gut, dadurch, dass du ja gesagt hast, es sind alles Österreicher. Ja. Schauen wir doch mal, Johann Sebastian Bach. Der ist kein Österreicher. Du sagtest, alle sind Österreicher. Ich habe gesagt, alle sind Österreicher, aber Johann Sebastian Bach ist halt ja kein Österreicher. Also hat er auf deiner Liste aus dem heutigen Österreich oder? Nicht? Also hat er auf deiner Liste nichts verloren. Der kommt, stammt aus dem heutigen Deutschland. Ost oder West? Spielt das eine Rolle? Nee, aber ich frage nur mal. Spielt das eine Rolle? Er ist aus Eisenach, mein Freund. Eisenach. Ach, ja, jetzt ist die Frage, ist Eisenach Ostdeutschland oder Westdeutschland? Ostdeutschland. Das liegt in Thüringen. Ja, das heißt ja nichts. Ich werde mir das mal kurz auf einer Karte anschauen. Eisenach, da wurde der Wartburg produziert. Ja, ja, also mir ist Eisenach. Denn auf dem Wartberg steht die Wartburg und da saß seinerzeit der Funker Heinz und hat die Bibel übersetzt. Ja, ja, mir ist das durchaus bewusst. Es gibt da auch das Wartburgfest, aber ich würde sagen, dass Eisenach haarscharf, da es westlich von Leipzig liegt, nicht Ostdeutschland ist, sondern nee, da ist Fliegenschiss, Entschuldigung, das ist, ich dachte, der Fliegenschiss, der hier markiert ist. Da kommt noch Thüringen. Ist markiert. Leipzig ist ziemlich im Osten verhältnismäßig. Da kommt nämlich noch Thüringen und Sachsen-Anhalt. Ja, also ich habe es mir jetzt auf der Karte angeschaut und also Eisenach kann man wirklich guten Gewissens als Mitteldeutschland bezeichnen. Ja, aber dir ist bewusst, du kennst die Geschichte mit Thüringen und Eisenach und warum da dieses komische hessische Wappen eigentlich ziemlich nah dran ist. Wahrscheinlich, weil das in der Nähe von Hessen liegt. Na, da war so ein hessischer Furz unterwegs und hat dann irgendwann auf diesen Berg gesehen und hat gesagt, wollte dann da eine Burg drauf bauen und dann sagte er, Wartberg, auf dir werde ich mein Schloss errichten oder meine Burg errichten. Und deswegen ist der Wartberg mit der Wartburg. Okay. Und der hat dann einfach da eine Burg hingebaut und hat dann geguckt, dass er halt möglichst da so seine Schäfchen ins Trockene bekommt. Kann sein, also die Landgrafen von Thüringen waren ja auch die Landgrafen von Hessen, also relativ lange, von daher. Also ich würde an dieser Stelle einfach mal die verwegene These aufstellen, dass Eisenach Mitteldeutschland ist und nicht Ostdeutschland. Naja, also es gibt ja Ost und West, wenn du da das unterscheidest und dementsprechend. Ja, aber das ist ein ziemlich, wie nennt man das, manichäisches Weltbild, wenn man nur so Schwarz und Weiß, Ost und West kennt. Nein, wir haben Hörerinnen und Hörer, die nicht unbedingt den Unterschied zwischen Hessen und Thüringen kennen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die das sehr gut kennen. Ja, aber die können ja wohl auch zwischen links, rechts und Mitte unterscheiden. Also gut, ich weiß nicht, ob du dich mit Fußball auskennst. Ich bin ein sogenannter Fußballexperte, wie ich in diesem Podcast schon festgestellt habe. Du warst es, der die Stuttgarter Kickers von der Waldau wegbewegen wollte. Aber, also es gibt ja den Herrn Hessler, Thomas Hessler. Ja. Der hat mit dem Menschen, den ich dir jetzt nenne, zwar nichts zu tun, aber ich dachte, ich erwähne mal Thomas Hessler, weil er Fußballer ist. Ja. Aber dadurch, dass du dich mit Komponisten besser auskennst, vielleicht machst du jetzt das 4-2, aber Hans-Leo Hassler. Ja, kenne ich noch nicht mal den Komponisten. Also ist der Österreicher. Nein, er ist aus Nürnberg. 1564 bis 1612, also viel zu früh. Hat jemand mal nachgeschaut, ob Nürnberg zu der Zeit zu Österreich gehört hat? Also, auf einmal, ja, heute gehört es aber zu Deutschland, leider. 5-1. Es ist noch ein falsch, dann bist du raus, dann steht's 1-1. Machen wir doch mal was ganz Simples. Dadurch, dass du ja sagst, wir können nochmal Friedrich Buxtehude machen, vielleicht. Ich habe aufgepasst, der ist in Helsingborg geboren. Dietrich Buxtehude. Friedrich Buxtehude, sage ich doch, aus dem Sauerland. Aus dem Sauerland. Es gibt ja die drei Wiener Klassiker. Ja. Die ja alle drei nicht aus Wien stammen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und bei Ludwig van Beethoven hast du es leider schon verraten, sonst hätte ich ihn nehmen können noch. Ja gut, das ist relativ einfach. Das ist, da bin der zweite Wiener Klassiker ist Wolfgang Amadeus Mozart, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber wie verhält es sich denn mit Josef Haydn? Der ist ein Heide. Das ist interessant. Also, Mozart ist ja in Salzburg geboren worden, wie wir alle wissen. Mhm. Und Josef Haydn war, glaube ich, auch ein ähnliches Wunderkind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie der Herr von und zu Mozart. Da Salzburg ja jetzt nicht zwei Wunderkinder zur gleichen Zeit hervorbringen kann, und Arnold Schwarzenegger ist aus Graz, ne? Es kann sein, dass Arnold Schwarzenegger aus Graz ist. Ich muss mal kurz recherchieren, wo Arnold Schwarzenegger geboren wurde. Du sollst jetzt nicht googeln. Ich recherchiere ja nicht zu wem auch immer, der ich dingsen soll, sondern ich bin mit Arnold Schwarzenegger beschäftigt. Der ist in Thal, Österreich geboren worden. Ja, dann kann der aus Graz kommen. Perfekt. Aha. Ja, der ist Österreicher. Wer? Thal ist eine Marktgemeinde in Bezirk Graz-Umgebung, also ist er kein Grazer, aber Österreicher, und der Komponist ist Grazer. Nein, der Komponist ist nicht Grazer. Wieso nicht? Weil Josef Haydn kein Grazer ist. Warum nicht? Du sollst jetzt aufhören, Josef Haydn zu googeln. Ich habe noch gar nicht angefangen, Josef Haydn zu googeln. Sag du erstmal sämtliche Sinfonien, die Josef Haydn geschrieben hat hier. Also ich kann dir eine nennen, die Nelson-Messe. Das ist aber keine Sinfonie. Ja, das spielt ja auch keine Rolle, aber du wolltest was wissen, was ich von Haydn kenne. Ich habe nach einer Sinfonie gefragt. Aber ja, du hast recht, Josef Haydn ist Österreicher, aber er ist aus Rohrau, das ist zwischen Niederösterreich und dem Burgenland wiederum. Der hat nämlich ganz, ganz viel auf Schloss Esterhazy rumgegammelt. Das kennen Nicht wir von Osterhasi, der gleichen... Esterhazy. Ja, ich weiß, das kennen wir von der gleichnamigen Torte. Esterhazy. So, es steht 5-2. Du hast, kann es sein, dass du nur Österreicher bist, der richtig hat? Ich habe doch gesagt, sind alles Österreicher. Gut, dann schauen wir mal. Also, ich kann dir schon mal sagen, er ist kein Österreicher. Das ist sehr traurig. Dann geht es nicht um Anton Bruckner. Also, der nächste, den ich nenne, ist auf jeden Fall kein Österreicher. Mhm. Ludwig Senfl. Den hast du dir auch ausgedacht. Nein. Bisschen Senfl. Was hat der geschrieben? Die Tomi-Polka oder was? Oh Mann. Ach, schauen wir mal. Was hat denn Ludwig Senfl? Bautzener Nationalhymne. Ja, Bautzen wäre ja in Sachsen. Ludwig Senfl. Ja, und? Düsseldorf am Marsch. Die Düsseldorfer Marsch, das könnte sein. Ja, Senfl. Senfl, der ist... Wenn er kein Österreicher ist, dann ist er entweder Schwabe oder Schweizer, fängt beides mit Sch an. So eine Scheiße. Senfl. So ein Simpel. Ich sag, der ist in Deutschland geboren. Nein, er ist aus der Schweiz. 6-2. Er ist genau genommen sogar auch wieder aus so einem ganzen gemeinen Grenzland, nämlich Basel. Bist du sicher, dass Basel zur Schweiz gehört? Ja. 6-2. Bist du sicher, dass das auch noch gilt, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen? Gut, 6-2 ist, wir sind bei 8 Komponisten. Wir brauchen noch 3. Machen wir es kurz. Franz Schubert. Der ist Deutscher. Wien, Österreich. In Wien gibt's doch keine Forellen. Was ist das denn für ein Unfug? 7-2. Der Aushilfs-CD erfindet hier Sachen, das ist unglaublich. Also es ist Kulturklitterung schlimmster Güte. Gut, dann Clara Schumann. Clara Schumann. Clara Schumann ist, also Clara Schumann muss ja im deutschen Gebiet geboren worden sein, sonst könnten wir die ja nicht auf deutsche Markscheine drucken. Oder? Das ist ja mein spannendes Argument. Oder? Also würde ich jetzt einfach mal sagen. Die war doch auf dem 100-Markschein drauf. Ja, aber war Gauss nicht auch irgendwie aus dem komischen Eck? War die mit Clara Schumann verheiratet, der Herr Gauss? Warte mal, Gauss stammt aus Braunschweig. Ja, es gibt ja wohl keinen deutscheren Ort als Braunschweig. Und die Gebrüder Grimm, die waren auf dem Tausi damals drauf, die sind aus Nordhessen, ich glaube Kassel. Nordhessen, ja, siehst du mal. Na gut, also deine Logik ist, dass die Clara Schumann aus Deutschland ist. Genau. Gut, dann steht's jetzt quasi 7-3? Ja, 7-3. Clara Schumann ist aus welcher Stadt? Dresden? Leipzig. Fast. Gut, und nachdem du ja meintest, Musiker, die irgendwo einmarschieren, Richard Wagner. Und da erwarte ich jetzt aber, dass du die Stadt weißt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er tatsächlich nicht in Bayreuth geboren wurde. Natürlich nicht. Und ich meine sogar, dass er der kommt tatsächlich aus dem Osten Deutschlands. Oder ist der sogar außerhalb der Grenzen geboren worden? Nee, war da nicht der Witz, dass der gesächselt hat? Ich sag, dass er Dresdner ist. Nein, er ist kein Dresdner. Aber er innerhalb Deutschlands geboren. Ja, er ist aus Leipzig. 7-4. Ich hab übrigens hier noch eine ganz tolle Liste. Und zwar Johann Sebastian Bach ist aus Eisenach. Mhm. Seine beiden vermeintlichen Nachkommen sind aus Weimar, nämlich Wilhelm Friedemann Bach und Karl Philipp Emanuel Bach. Das ist tatsächlich ein Sohnemann, der Emanuel. Und dann gibt es noch Johann Christian Bach. Ja, das ist so eine ganze Sippschaft. Und rate mal, wo der Johann Christian Bach dann her ist. Aus Weimar. Nein, der ist dann aus Leipzig, die anderen beiden sind aus Weimar. Das war dann quasi Johann Sebastian Bachs Spätwerk. Oh, schön. Schön. Es steht 1-1. Es waren entschieden zu wenig Österreicher in deinem Quiz. Na, ich musste ja auch andere Ausländer dazu nehmen. Nein, musstest du nicht. Na doch, musste ich. Ich musste ja mindestens den Schweden und den Schweizer dazu nehmen, weil wo es bei den Autoren nur so von Polen wimmelte und tatsächlich sogar ein Russe dabei war, ja, ist die Liste der Komponisten tatsächlich so aufgeteilt, dass du quasi nach dem Senfel erstmal fast nur Deutsche hast und dann fast nur Österreicher. Also im Grunde hättest du an den Jahreszahlen fast erkennen können, Österreicher oder Deutscher. Weil fast alle Komponisten, die vorne raus waren, sind Deutsche. Hinten raus sind es vor allem viele Österreicher. Ich meine, wir haben noch Felix Mendelssohn Bartholdy. Der mit seinem Sommernachtstraum-Hochzeitsmarsch auch jede Hochzeit sprengen kann. Ja, der wird ja auch hier in Leipzig gerne gefeiert, aber er ist aus Hamburg. Schlimm. Warum auch immer. Und er ist noch nicht mal 50 geworden. Ja, ich vermute mal, der ist auch am Antisemitismus einfach zugrunde gegangen. Alright, wir kommen zu unserer dritten Runde. Mhm. Und jetzt wird's haarig. Haarig? Ja, gut, dann machen wir's haarig. Ich habe eine Katze auf dem Schoß, natürlich wird's haarig. Wir sprechen über Erfindungen. Erfindungen. Erfindungen. Und du sagst mir, ob sie innerhalb der Grenzen des heutigen deutschen Landes erfunden wurden? Ja. Oder außerhalb? Ja. Okay? Nee, aber mach mal. Gut, beginnen wir mit der Drehbank mit Schwungrad. Was bitteschön ist eine Drehbank mit Schwungrad? Na, das ist das, was du quasi Dampfmaschine hattest, bevor es quasi diese Geschichte mit der Dampfmaschine gab, hast du quasi eine Dreherei und das Schwungrad, das kurbelst du einmal an und dann schwingt das immer weiter, weil es quasi noch so ein bisschen Restschwung hat. Das nimmt zwar dann irgendwann auch ab, aber am Anfang hast du bei so einem Schwungrad quasi. Und was eine Drehbank ist, ist klar, oder? Was ist eine Dampfmaschine? Stell mal vor, dumm, was ist eine Dampfmaschine? Ich hab doch mal was vorbereitet. Ich habe eine grobe Vorstellung davon, was eine Drehbank möglicherweise ist. Ich nehme mal an, das ist eine Bank, wo man sich draufsetzt und dann fängt die an zu drehen. Also ein früher Vorläufer der Achterbahn. Nein, es ist natürlich ein Produkt für die Präzision in der Holz- und Metallbearbeitung. Also tatsächlich eine Drehbank. So wie du heute CNC-Fräsen hast. Ich habe keine CNC-Fräse. Nee, aber sowas wie du, so wie du heute Fräsen hast, hast du halt damals quasi eine Drehbank gehabt und die wurde mit Schwungrad betrieben. Fair. Wo ist das erfunden worden? In Deutschland oder außerhalb? Das klingt so bescheuert, das muss eine deutsche Erfindung sein. Nein, es ist Wien oder Prag da so. Ja, Moment, also wenn das nicht klar ist, dann kann es auch Deutschland gewesen sein. Nein, es ist nicht Deutschland, aber es ist Wien und Wien oder Prag. Also da wird's verortet. Das ist aber das Schöne, man kann ja immer nicht genau sagen, wo was ist. Aber zumindest mal ist es nicht Deutschland. Wenn man nicht genau sagen kann, wo etwas ist, dann kann man auch nicht sagen, ob es Deutschland ist oder nicht. Ist es diese Heisenbergsche Unschärfe-Relation? Gut, fangen wir mal was ganz Einfachem an. Ich dachte, wir haben schon angefangen. Ja, ja, aber fangen wir mal was ganz Einfachem an, damit du mal Punkte machen kannst. Es steht 1-0 gegen dich. So müssen wir nur überlegen, wie viele Punkte machen wir denn? Ach, machen wir 13. Ich habe in der einzig relevanten Kategorie namens Literatur gewonnen. Also du kannst mir gar nichts. Das Sparbuch. Das Sparbuch ist in Deutschland erfunden worden. Von Olaf Scholz persönlich. Also es ist nicht in Hamburg erfunden worden. Da kann ich mal helfen. Ist Olaf Scholz in Hamburg geboren worden? Ja, er ist, glaube ich, Hamburger. Der war Hamburger Oberbürgermeister, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der da geboren sein muss, oder? Doch, doch, doch, doch. Ich glaube, der ist in Hamburg mit der Flut rangespült worden. Scholz. Mal sehen, ob da schon ein Abschnitt drin ist, wie er das Dings erfunden hat. Der ist in Osnabrück geboren worden. Osnabrück. Und unter Kapitel 4 in Wikipedia Erfindungen steht 4.1 eine Maschine, um Lächeln zu stehlen und 4.2 das Sparbuch. Okay. Das Sparbuch ist in München erfunden worden. Das ist schön. Und kannst du noch einen Jahreszahl verorten? Absolut gar keine Ahnung. 1818. Das ist schön für das Sparbuch. Ja. Hast du auch einen Namen, wenn wir schon dabei sind? Nö. Traurig. Mir steht nicht dran, wer es noch so gemacht hat. Okay, kommen wir mal zu was ganz anderem. Kommen wir mal zum Blitzableiter. Und nein, wir reden nicht von der Erfindung von Benjamin Franklin. Können wir nicht vom Blitzableiter sprechen. Das Ding wurde unabhängig davon auch nochmal im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation erfunden. Das halte ich für ein Gerücht. Also entweder hat es der eine erfunden oder der andere. So geht das nicht. Also es gab früher Experimente und das ist da erfunden worden. Hier. Hier. Unseren Gefilden. Ja, okay, da muss es ja häufig blitzen. Mhm. Das heißt, da müssen die Leute gerne schnell fahren. Keine Ahnung, wo blitzt es denn häufig? Im Gebirge blitzt es häufig. Der ist außerhalb von Deutschland geboren worden. Also der Ort, wo es erfunden wurde, da stehen keine Berge direkt dran. Das kann ich sagen. Ist trotzdem außerhalb von Deutschland. Ja, in Wien. Na bitte. Okay. Wien liegt in Österreich und Österreich ist eine Alpenrepublik, also gibt's da viele Berge. Genau, 2-1. Für dich. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Ich schaue. Das Thermometer mit Alkoholfüllung. Alkoholfüllung. Ja, Alkoholfüllung. Alkohol hat ja auch eine unterschiedliche. Ja, ja, ja, ja. Ich finde es sehr schön, dass das so. Ich versuche gerade meinen Physikunterricht zu channeln, meinen inneren. Das Problem ist, dass ich da meistens irgendwie geschlafen habe oder Hausaufgaben abgeschrieben habe. Also ich kann dir sagen, ich glaube, die Erfindung mit Quecksilber ist später gewesen, deswegen. Ja, ich kann durchaus sein. Ich weiß nur, wer die Skalen erfunden hat. Ich sage zum Thermometer, wo braucht man denn ein Thermometer? Also man braucht ja Thermometer beim Bierbrauen und da ist ja auch Alkohol im Spiel und im Bierbrauen ist der Deutsche groß. Das sage ich, das ist innerhalb der Grenzen Deutschlands erfunden worden. Danzig oder halt auch wiederum Prag. Das weiß man immer nicht so genau, weil Prag natürlich so das endgültige, der endgültige Ort ist, wo sich solche Forscher dann unter verschiedenen Königen dort und Kaisern dort publizieren konnten oder bekannt wurden. Verrückt. Verrückt. Genau, also 2-2. Ich sage, wie es ist. Das ist alles sehr verrückt. Weißt du da wenigstens, wer es erfunden hat? Nee. Soll ich in Zukunft solche Informationen dir lieber noch stecken? Naja, sonst weißt du so einen Scheiß einfach. Okay. Aber von mir verlangen, dass ich wissen soll, wo das erfunden wird. Schlimm, schlimm, schlimm. Wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Einmal mit Alkohol und einmal mit Quecksilbersäule einfach quasi. Ja, aber Quecksilber kann ich dir was erzählen. Das Quecksilberthermometer wurde auch erfunden. Allerdings viele Jahre danach. Und nicht im Heiligen Römischen Reich. Sicher? Dann dürfte es kein Teil dieses Quizzes sein. Wieso? Naja, ich habe ja gesagt, nicht im Heiligen Römischen Reich. Ich habe keine Witze darüber gemacht, dass wir im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation 2025-Style leben aktuell. Also, entweder in Deutschland oder außerhalb der deutschen Grenzen heute. Weißt du, wo man Quecksilber abbaut? So Fragen, die mich beschäftigen. Keine Ahnung. Ist das irgendwie im Berg drin? Kann man das da rausklopfen? Ich schätze mal, dass das definitiv entweder eine Minennebenprodukt ist oder dass es möglicherweise. Gibt es unterirdische Quecksilberseen? Wollte ich gerade sagen. Am Meer? Möglicherweise? Keine Ahnung. Im Meer quasi. Meinst du so, also Meere im Meer, das wäre witzig. Keine Ahnung. Ich sag außerhalb von Deutschland. Ja, aber da war doch schon das andere Thermometer. Ja und? Wenn man schon mal dabei ist, kann man ja gleich noch ein zweites erfinden, oder? Das ganze Ding hat in Danzig das Licht der Welt erblickt. Gut, und das ist ja eine freie Stadt und damit ist das außerhalb von Deutschland. Exakt. Gut. Das ist auch so herrlich. Also es gibt ja einige Erfindungen, die sind relativ gut zugeordnet, wer sie erfunden hat. Mhm. Das eigentlich Schöne ist, wenn du dann ein und denselben Erfinder an mehreren Sachen dran stehen hast und er hat dann verschiedene Orte. Das ist schön. Naja, so man muss ja, wenn du Erfinder bist, gehst du ja keinen Vertrag ein, dass du dein ganzes Leben lang am gleichen Ort leben musst. Das wäre ja irgendwie auch traurig, wenn du, stell dir mal vor, du würdest deine Ersterfindung irgendwie in Offenburg machen und müsstest dann, oder in Calw. Und müsstest dein ganzes Leben dann in Calw verbringen. Okay. Hast du dich für eine weitere Erfindung entschieden? Also wir halten erstmal fest, da steht 3-2 für dich. Das ist schön. Und wir fragen, wo wurde es erfunden? Die Gaslaternen für Städte. Das ist... War die Erste Nutzung? Erschreckend spezifisch. Du wahrscheinlich eine erschreckend spezifische Antwort haben möchtest, sage ich, dass das aus Berlin stammt. Nein, das erste Mal genutzt wurde es in Wien. Wien, Berlin, wo ist der Unterschied? Die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Also ich würde behaupten, man merkt, wenn man dich schnappen würde, so nachts im Schlaf und dich von Wien nach Berlin transferieren würde, du würdest keinen Unterschied merken, weil die Leute einfach genauso scheiße unfreundlich sind in beiden Städten. Ja, die einen haben besseren Kaffee und die anderen besseren Döner. Satz mit X. Ja, 3-3. Ich muss das hier ja spannend machen, ne? Gut. Dann haben wir hier eine Erfindung, die sowohl in einer deutschen als auch in einer österreichischen Stadt die ersten chemischen Farben, Anilinfarben, zum Beispiel sind in Wien und in München. Deswegen, das ist immer so schwierig. Aber schauen wir doch mal die erste Eisenbahnstrecke im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Zwischen Nürnberg und Fürth. Ist das Deutschland? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Je nachdem, wie Markus Söder drauf ist, ist es Deutschland oder ist es nicht? Und was sagen die Nürnberger? Was sind sie lieber als in der Tabelle als Vierter? Keine Ahnung. Na, Fünfter, lieber Fünfter als Vierter. 3-4, finde ich. Schlimm. Kriege ich einen Bonuspunkt, weil ich weiß, dass die Lokomotive Adler hieß. Nein. Schade, dann weiß ich das halt nicht. Dann die drahtdurchflossenen Spulen, also Elektromagnetismus. Ich bezweifle, dass der erfunden worden ist, der Elektromagnetismus. Na, entdeckt. Schon besser. Da waren vorher wahrscheinlich schon kleine magnetische Ureinwohner und entdeckt ist jetzt auch wahrscheinlich das falsche Wort. Elektromagnetismus. Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Der hat auch keine Relevanz für meinen Alltag, deshalb muss ich sowas nicht wissen. Ich sagte, dass keine Relevanz für meinen Alltag hat. Deutschland hat auch keine Relevanz für meinen Alltag. Ist es innerhalb der Grenzen des modernen Deutschlands geboren, entdeckt worden. 5-3. Es ist in Berlin erfunden worden von Johann Schweiger. Ja, gut. Berlin hat ja auch keine Relevanz für mich. Okay. Das heißt, Dinge, die für dich Relevanz haben, wie ein Sparbuch, sind nicht in Deutschland erfunden worden? Ergibt keinen Sinn. Das Sparbuch hat keine Relevanz für mich, das ist richtig. Also ich habe kein Sparbuch mehr. Hast du noch ein Sparbuch? Nö. Na bitte. Ich könnte ja jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, dass meine Hausbank gar kein Sparbuch mehr anbietet. Zumindest keinen Neuabschluss. Okay, dann gehen wir mal weiter. 5-3 für dich. Die Violine in ihrer modernen Form. Was ist denn bitte die moderne Form der Violine? Na, so wie sie heute ist. Wie war die denn dann früher? Na, anders. Das ist ja bescheuert. Na, wenn du so überlegst, ein Cembalo ist ja auch ein altes Konstrukt, während der Konzertflügel, also da hat jemand eine Harfe in einen Sarg gelegt. Ein Cembalo ist ein komplett anderes Instrument als ein Konzertflügel. Ja, aber es ist eine andere Bauweise auch vor allem. Wenn du die Orgeln anschaust, sind sie ja auch... Ja gut, also eine Trompete ist ja auch eine komplett andere Bauform als eine Geige. Ja, Wahnsinn. Also, wir müssen ja auch mal die Kirche im Dorf lassen, egal ob da eine Orgel drin ist oder nicht. Gut, aber die Violine in ihrer modernen Form. Der Deutsche ist nicht so musikalisch, das ist außerhalb von Deutschland erfunden worden. Hast du eine Schätzung wo? Nö. Füssen. 5-3. Hat sich gerade schon 5-3 gestanden? 5-4 für dich. Wollte gerade sagen. Ja, das war aber, das lässt sich auch nicht so richtig auf irgendein Kurze Zwischenfrage dazu. Gehe ich also davon aus, dass ich nur altmodische Violinen kenne, wenn man moderne Violinen mit Füßen spielt? Hä? Wieso spielt man moderne Violinen mit Füßen? Du hast doch gerade gesagt, die kommt aus Füßen. Füßen! Sag ich doch, Füßen. Mit Doppel-S, nicht mit 3-S. Ja, nee, keine 3-S, 2, Füßen. Frühe Prototypen aus Zellulose. Kunstseide. Zellulose oder Kunstseide? Frühe Prototypen aus Zellulose, also Kunstseide. Aber warum ist Kunstseide aus Zellulose? Weil Zellulose ist doch ein natürlicher Rohstoff. Das ist sehr verwirrend. Zellulose ist halt das Fasermaterial vom Baum. Ja, und Kunstseide wurde ja am Anfang aus Zellulose hergestellt, quasi. Aber dann ist sie dann aus anderen Stoffen. Warum ist sie dann künstlich, wenn die aus was Natürlichem ist? Das ist doch, Weil es halt keine natürliche Seide ist. Aber doch, ist ja ein Naturstoff. Das ist alles sehr verwirrend. Es ist sehr verwirrend. Herr Ausepsidi, also ich finde, also dann sollte Mandelmilch auch Mandelmilch heißen dürfen, wenn Kunstseide auch aus Zellulose sein darf. Können wir da bitte eine Petition starten? Also, wo wurde das Ding erfunden? In einem Chemielabor. Hoffentlich. Und das befand sich wo? Also, wir müssen ja davon ausgehen, dass der ganze Scheiß mit der Dampfmaschine aus England kam. Das ist dann über die Niederlande und Belgien und Co. rübergerutscht und dann möglicherweise im Ruhrpott angekommen. Ja gut, aber man braucht jetzt keine Dampfmaschinen, um ein Chemielabor zu betreiben. Wir können jetzt aber auch sagen, okay, es war hinten in der Walachei, kurz vor der Krim, weil die Leute haben da mit den Chinesen noch zu tun gehabt und haben dann gesagt, ja okay, jetzt Embargo, gibt keine Seide mehr aus China, also Kunstseideherstellung. Total naheliegend, ja, das ist richtig. Also du hast jetzt die Wahl. Was soll ich tun, Fisch? Ich sage, es ist innerhalb Deutschlands erfunden worden. Das ist Ersatzstoff erfinden, ist so ein typisch deutsches Hobby. 5-5. Es ist in Wien oder wiederum Prag. Ich glaube, du hast gar keine Ahnung und erfindest einfach die Orte, wo das erfunden worden ist, um es hier künstlich spannend zu machen. Mich beschleicht so dieses Gefühl. Nein, das Problem ist halt tatsächlich... Also zwischen Wien und Prag besteht ja wohl ein Unterschied von mindestens 100 Kilometern. Okay, machen wir was ganz anderes. Gehen wir nochmal diesen Weg aus England und überlegen uns, die haben ja eine Dampfmaschine hergestellt. Mhm. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation wurde die Dampfmaschine weiterentwickelt zur Hochdruckdampfmaschine. Mhm. Also eine verbesserte Variante. Mhm. Innerhalb oder außerhalb Deutschlands? Bestimmt genau auf der Grenze. So die eine Hälfte im deutschen Gebiet und die andere Hälfte auf nicht deutschem Gebiet. Ein deutscher Reich, große Reich. Also Dampfmaschinen sind ja... Naja, Industrialisierung im Deutschen Reich eher spät. Trotzdem, es gab ja viele Bergbau- und frühe Industriezentren, wo man Stahl verarbeitet hat, innerhalb und außerhalb des heutigen Deutschen Reiches. Ja, unter anderem witzigerweise übrigens in Sachsen. Das ist etwas, was mich geflasht hat, als ich mich mal tiefer mit Sachsen beschäftigt habe. Es gibt in Sachsen tatsächlich Bergbau- Umzüge, so zu Weihnachten in der Adventszeit, ja. Weil es hier ein richtig großes Bergvolk gab, das Erz abgebaut hat, und zwar im sogenannten Erzgebirge. Wollte gerade sagen, hast du dich eigentlich nie gefragt, warum das Erzgebirge Erzgebirge heißt? Ja, ich wusste, dass es Erzgebirge Erzgebirge heißt, aber ich hatte nicht so dieses Erzgebirge ist quasi wie Ruhrpott. Ja, ich bin eigentlich tatsächlich erstaunt, dass es Ruhrgebiet und nicht Erzgebiet heißt. Kohlegebiet müsste es heißen, Kohlegebiet. Na, es gibt ja auch Erz. Naja, aber vor allem Kohle. Ja, aber auch Erz. Also So viel Zeit muss sein. Ich gehe davon aus, dass es erfunden wurde in Katowice. Die Hochdruckdampfmaschine in Katowice? Ja. Wie kommst du jetzt darauf? Naja, weil Katowice ein bedeutendes Industriezentrum ist. Nee, da ist keine der Erfindungen, die ich hier habe, ist in Polen erfunden. Möchtest du etwas sagen, dass in Polen nichts erfunden worden ist? Bis auf die Danzig-Geschichte ist nichts in Polen erfunden, kann ich dir jetzt schon verraten. Wir hatten sogar eine Erfindung, die aus Polen kam in diesem Quiz, und er bestreitet trotzdem ab, dass Polen jemals etwas Herausragendes hervorgebracht hätten. Ich sage, bis auf die Nummer aus Danzig ist nichts anderes in dieser Liste. Ja, er hat trotzdem schon verloren. Also 6-5. Ah, nee, habe ich gar nicht, weil wir spielen ja bis 13, hast du gesagt. Genau, 6-5 für dich. Prag, Josef Boschek. Kannst du mal schauen, ob der gebürtig aus Katowice war? Ich schaue schon lange nach und du sagst mir, wo wurde die Schraubenpresse erfunden? In Künzelsau. Josef Boschek. Muss das B schon dazu schreiben, sonst versteht er es nicht. Josef Boschek ist geboren in Biri in Österreichisch-Schlesien. Also fast Katowice. Naja. Gut, du sagtest, die Schraubenpresse wurde wohl in Künzelsau. In Künzelsau. Das wäre dann in Deutschland. Ja, von Reinhold Würzius dem Jüngeren. Nein, das ist in Straßburg erfunden worden. Straßburg, Praßburg, das ist bei Künzelsau. Es steht 6-6 und damit ist es richtig, richtig, richtig spannend. Dö. Okay, nenn mir mal so ein paar Wettermänner, die du kennst. Also ich kenne die Weathermen, das war eine Terrorgruppe in den USA, ich glaube in den 60er Jahren. Nein, so Wetterfrösche, so wie Ben Wettervogel. Kein? Jörg Kachelmann? Wer ist Jörg Kachelmann? Jörg Kachelmann. Wer ist Jörg Kachelmann? Das ist der Mann, der früher die Wettervorhersage moderiert hat. Und danach wegen einer Vergewaltigungsvermutung erstmal vor Gericht stand. Da wurde er dann freigesprochen. Da hat sich dann die Friedensaktivistin Alice Schwarzer damals drauf gestürzt. Die hat damals für die Bild-Zeitung ganz fett die Kriegsberichterstattung gemacht. Gerichtsberichterstattung ist das gleiche bei ihr. Also ich kenne Alice Schwarzer und das reicht mir schon. Also zum Thema Wetter kann ich nur so viel sagen, dass ich ja vom Dorf komme und da habe ich noch gelernt, dass es reicht, morgens aus dem Fenster zu schauen, um zu wissen, welches Wetter man hat. Okay. Die Wettervorhersage auf Basis von Luftdruckmessungen. Wie gesagt, sowas brauchen wir nicht, also ist das außerhalb von Deutschland erfunden worden. Sicher? Ja. Wie gesagt, also wir haben noch morgens aus dem Fenster geschaut und manchmal haben wir noch Oma gefragt, ob es gerade im Knie zieht. Okay, jetzt verstehe ich, warum die Scheiße in Wien erfunden wurde. 7-6, du hast 2-1 gewonnen heute. Ich hab gewonnen. Wie war denn Logik, was Ersatzstoffherstellung angeht? Irgendwas hattest du mit Ersatzstoffherstellung? Das ist eine deutsche Spezialität. Ah ja. Ja. Wie zum Beispiel das Porzellan. Das ist ja kein Ersatzstoff. Naja, das Kunststoffporzellan. Was für ein Kunststoff? Meinst du Bakelit oder was? Na, Johann Friedrich Böttger hat ja nicht das klassische Porzellan in das chinesische Porzellan, sondern seins, also das Kunststoffporzellan. Wolltest du ja nicht einfach Gold kochen und dabei ist aus Versehen Porzellan entstanden? Weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Also ich erinnere mich düster, dass der alchemistisch unterwegs war. Na, Fakt ist auf alle Fälle, dass ich gewonnen habe. Ja. Und ein Beispiel übrigens für einen reisenden Wissenschaftler. ein Mensch, der Horoskope gelesen hat, als Wissenschaftler zu bezeichnen, ist schon heftig. Das Logarithmenbuch für Astronomie hat zum Beispiel Johannes Kepler in Tübingen erfunden. Tübingen kenne ich. Aber die Keplerschen Gesetze hat er zuvor in Ulm bzw. in Prag ausgearbeitet in den 10 Jahren. Okay. Was zum Beispiel relativ naheliegend ist, deswegen habe ich es nicht genommen, weil es wirklich naheliegend ist, ist die Doppelbuchhaltung im deutschsprachigen Raum. Sehe ich so aus, als ob ich mich für Doppelbuchhaltung interessieren würde. Wenn ich dir sage, wo es erfunden wurde, sagst du, ja klar, logisch. Bist du dir da sicher? Ja, Augsburg. Das finde ich jetzt nicht so logisch, aber... Was? Nö, finde ich nicht logisch. Na, Fugger, Augsburg? Ja, du wirst ja nicht reich durch Buchhalterei. Du wirst reich dadurch, dass du Leute ausbeutest. Wenn irgendwann bist du aber so reich, dass du den Scheiß auch immer... Nein, irgendwann bist du so reich, dass du gar keine Buchhalter mehr brauchst. Und eine Erfindung, die ich auch nicht genommen habe, weil sie halt auch echt viel zu logisch war, also zwei sogar. Erste Zahnradbahn zur Überwindung von Steigungen. Das ist bestimmt in der Schweiz erfunden worden. Österreich oder Schweiz um 1850. Und last but not least, auch eine Erfindung, die nicht so ganz unlogisch dort erfunden wurde, ist die Wasserturbine zur Energiegewinnung. Auch in der Schweiz. Ja, klar. Ach ja. Ja, du hast gewonnen. Yes, ich hab gewonnen. Ich bin der Größte. Was habe ich gewonnen? Du hast jetzt Sendezeit gewonnen. Ach du Scheiße. Und zwar, du darfst jetzt noch ein kleines Impulsreferat halten, weil wir sind durch mit unserer deutschen Geschichte auf deutschem Grund. Du darfst jetzt noch die Jahre 1871 bis 2025 kurz zusammenfassen. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und ihr freut euch jetzt noch, keine Ahnung, über 5 Minuten Zeilen, in der wir die deutsche Geschichte von 1871 bis 2025 unter den Berücksichtigungen, dass 1848 ja auch schon mal eine Revolution versucht wurde. Viel Spaß. Tschüss. Scheiße, Kulturkampf, Sozialistengesetze, Scheiße, Platz an der Sonne, Scheiße, Weltkriegsscheiße, kurzer Moment der Revolution, dann Gustav Noske, Scheiße, dann noch mehr, dann Wirtschaftsscheiße, Nazi-Scheiße, Weltkriegsscheiße, Stunde Null-Scheiße, Bundesrepublik-Scheiße, kurze Hoffnung mit blühenden Landschaften, dann Sozialreform-Scheiße und dann Friedrich Merz-Scheiße. Danke, tschüss.